Ein nationales Symposium über die Produktion der Samen von Gemüse und Gründüngerpflanzen in der DVRK fand am 5. und 6. September im Gemüseinstitut Pyongyang der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften statt. An dem Symposium nahmen die Mitarbeiter und Forscher der Akademie, der Ministerien, zentralen Organe, der wissenschaftlichen Forschungs-, Bildungs- und benachbarten Bereiche teil. Die Mitglieder der EU-Vertretung für Zusammenarbeit waren dabei zugegen. Auf dem Symposium gab es Ansprachen und Diskussionen. Eingehend behandelt wurden die Themen über die wissenschaftlichen Fragen zur Errichtung des Systems für Produktion von Gemüse- und Gründüngerpflanzensamen und zur Erhöhung von deren Produktivität.